Hallo und willkommen zum dritten Piraten-Podcast. Heute ist der 2.12. und wie vorletzte Woche angekündigt, spreche heute mit Fabian Lindner. Guten Abend. Mit Daniel Gruber, unserem Bezirksrat. Hallo. Und unseren Stadtrat Michael Bengel. Servus und guten Abend. Ja, unser Thema heute ist Flüchtlinge und Terrorismus. Und da ich letzte Mal den Fabian so rüde abgeschnitten hat er auch gleich das erste Wort. Dankeschön. Finde erstmal den Namen des Events eigentlich ganz gut. Ich glaube, den haben wir eher aus Zufall gewählt. Ich finde ihn aber an sich eigentlich ganz interessant, Flüchtlinge und Terrorismus in einen Satz zu packen. Weil ich finde, das sorgt eigentlich oder das garantiert eigentlich so ein bisschen Explosionsstoff. Hat man ja nach Frankreich gesehen, dass gleich die ersten Populisten da sofort Zusammenhang gebracht haben und hier sofort gesagt haben, ja, das hängt doch zusammen, die Flüchtlinge, das sind doch alles Terroristen und so weiter. Deswegen möchte ich hier sicherheitshalber auch gleich diesen Zusammenhang, glaube ich, wollen wir hier nicht schaffen. Wir wollen einfach nur auf diese beiden Themen eingehen. Und ich habe das letzte Mal thematisch ein bisschen den Terrorismus angepackt mit dem Islamischen Staat und wollte dazu ein bisschen Hintergrund heute liefern. Und vor allem ganz interessant, ich habe heute gesehen, dass auf der Bundeshomepage der Piratenpartei ein Kommentar abgegeben wurde zu dem geplanten Bundeswehreinsatz. Und dieser Beitrag ist sehr pro Einsatz und sehr pro militärische Intervention. Und dem muss ich aber entschieden widersprechen. Zu meinem Hintergrund, ich studiere Politik an der Uni und habe mich da auch in zahlreichen Seminaren und Vorlesungen mittlerweile zum Thema Nahostkonflikt beschäftigt. Ich darf also doch von mir behaupten, dass ich da einigermaßen versiert bin und Ahnung habe, auch zu den Hintergründen und zu dem Historischen. Ich studiere eben neben Politik auch Geschichte, habe auch mich dort mit dem Nahen befasst. Insofern wollte ich hier erstmal so eine Info erstmal geben, worüber jetzt wir reden wollen. Terrorismus, Islamischer Staat, ist das überhaupt Terrorismus? Kann man das als Terroristen bezeichnen? Die Bundesregierung rechtfertigt jetzt den Einsatz als War on Terror. Also man führt Krieg nicht gegen einen Staat oder gegen eine Nation, sondern man führt einfach an sich Krieg einfach gegen Terroristen, so wie es auch die Bush-Regierung 2003 gemacht hat mit dem Irak. Und dazu möchte ich erstmal sagen, dass meiner Einschätzung nach das falsch ist, denn der IS darf eigentlich nicht als Terrororganisation. Ja, und da war Fabian gerade weg. Fabian, du hast gerade irgendwie Verbindungsschwierigkeiten. Was? Es liegt immer noch an mir? Nö, ich höre. Ich höre auch perfekt, das liegt an dir. Ah, es liegt an mir, wunderbar. Na, Gott sei Dank nehme ich die Sendung auch auf, damit wir jeden Fehler schön mitnehmen. Gut, okay. Ich war stehen geblieben. Wo nochmal? Sekunde. IS keine Genau. Er speist sich nämlich zum einen, das muss man ganz klar sehen, militärisch aus alten Soldaten, überbliebenen, auch Offizieren der irakischen Armee, die unter Saddam Hussein zu 80-90% aus Sunniten bestand. Und zum anderen Teil auch politisch aus Überbleibseln der Ba'ath-Partei besteht, die auch sunnitisch war. Das war die Regierungspartei Saddam Husseins im Irak. Deswegen muss man sehen, die Struktur, das Grundgerüst des IS ist insofern erstmal vollkommen verschieden zu anderen Organisationen wie Boko Haram oder die Al-Shabaab-Miliz oder Al-Qaida. Es ist im Grund erstmal, man könnte es vielleicht umschreiben mit einer paramilitärisch quasi staatlichen Institution. Denn der Unterschied zu Al-Qaida zum Beispiel beim IS ist auch, der IS hat eigentlich keine politischen Forderungen, ist also den Terror, den er anwendet, ganz klar. Der zwar Terror anwendet, aber nicht um politische Forderungen durchzubringen, sondern um sich staatlich zu stabilisieren und Territorium zu erobern. Das unterscheidet also den IS schon mal grundlegend von Al-Qaida. Ja, Michael? Also bist du da sicher? Also ich will jetzt keine Grundsatzdebatte reingehen, aber uns wird eigentlich ein Bild vom IS immer präsentiert, das sind junge, fanatische Kämpfer und es ist ja auch mit Touristen oder Medienleuteköpfen und also die führen sich ja auch barbarisch auf und ich glaube, die wollen auch dieses Bild provozieren. Wie passt es jetzt zusammen, wenn du sagst, das sind ehemalige Mitglieder von der irakischen Armee, ja wahrscheinlich frustriert sind, weil sie entlassen worden sind und halt kein Job mehr haben und was weiß ich, aber die kommen ja eigentlich aus einer anderen Schicht, gerade wenn sie Offiziere sind. Und die andere These ist ja noch aus der Bad-Partei. Also das passt jetzt für mich, als ich nur von aus Zeitung und Fernsehen meine Informationen habe, jetzt nicht so zum Bild der IS, die sich aufführen, die eigentlich dieses terroristische Image eigentlich hegen und pflegen. Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil genau deswegen war es mir eben so wichtig, heute mal hier da ein bisschen Klarheit zu verschaffen oder einfach mal ein bisschen Infos reinzubringen. Weil dieses Bild, das du gerade beschreibst, wirklich das ist, was man bekommt und was einem vermittelt wird. Der Grund dafür, meiner Meinung nach, ich möchte keine Verschwörungstheorie kundtun oder ähnliches, aber meiner Meinung nach dient das der Legitimation dieses Kampfes. Man möchte sich einerseits nicht eingestehen, dass der Irakkrieg komplett in die Hose ging, und zwar nicht nur militärisch, sondern auch gesellschaftlich, politisch. Die Entlassung der sunnitischen Herrscherschicht, militärisch und politisch, die komplette Ausgrenzung der sunnitischen Gesellschaft, die Inamthebung des schiitischen Präsidenten al-Maliki, das waren alles gravierende Fehler. Und da rede ich nicht vom militärischen Einsatz, sondern wirklich gesellschaftlich, politisch hat sich hier die USA riesen Patzer geleistet. Und ich vermute einfach, daraus entsteht diese Mediendarstellung, dass man diesen IS als reinen Terrorstaat definiert, als Terrorregime, das eigentlich nur Chaos möchte, das eigentlich überhaupt kein Bestand hat, das eigentlich überhaupt kein Ziel hat, denen geht es nur ums Töten und Morden. Und das ist meiner Meinung nach ein völlig falsches Bild, das hier gemacht wird. Und darum will ich eben da eigentlich auch ein bisschen Klarheit verschaffen. Wieso beziehen sich dann die anderen Terrororganisationen, also wie Boko Haram und auch die Attentäter von Paris, die ja wirklich also als Terrororganisationen auftreten und sich so verhalten, wieso beziehen sich die dann auf den IS? Haben die das auch nicht verstanden? Das hat natürlich an eigentlich relativ simplen Grund. Der IS möchte sich eigentlich schon als Staat sehen und möchte sich auch als Staat etablieren. Man darf aber trotzdem, nur weil die sich als Staat definieren wollen oder sich sehen möchten, nicht von einem rational handelnden Staat ausgehen, der sich damit begnügt, im Norden des Iraks halt irgendwie ein Territorium zu bekommen. Man muss schon davon ausgehen, und das muss man auch wissen, dass die Führung des IS islamistisch radikalisiert ist, religiös fundamentalisiert ist und dementsprechend natürlich auch diesen Krieg, diesen Kampf, der in Syrien und im Irak und auch anderswo geführt wird, in dieses religiöse. Und das ist natürlich auch der Grund, warum natürlich andere Terrororganisationen sich dem IS anschließen oder sich ihm zugehörig fühlen, weil sie diese Absicht oder diese Intention heraus, aus dem Islam, aus diesem sunnitischen Glauben heraus, diesen Dschihad-Gedanken heraus identifizieren können. Und vor allem, und das ist ein ganz großer Unterschied zwischen IS und Al-Qaida, der IS hat im Gegensatz zu Al-Qaida einen immensen Erfolg. Und Erfolg macht sexy. Es gilt auch hier, der IS strahlt eine Attraktivität aus. Und ich glaube, das ist auch eigentlich der größte Punkt der Anschläge in Frankreich. Die Anschläge in Frankreich waren ein gigantischer Coup für den IS. Also das war ein Sechser im Lotto. Es war die erfolgreichste Operation überhaupt. Denn das hat ein Licht in die Welt gesendet, dass egal wie sehr wir unsere eigenen Leute überwachen, egal wie viel Polizei rumläuft, egal wie hoch die Terrorstufe ist, die Botschaft, die mit Frankreich in die Welt kam, war: Wenn ihr uns weiter bekämpft, kommen wir zu euch nach Hause, in eure Cafés, in eure Restaurants und wir bringen euch um. Und das haben sie geschafft. Und diese Nachricht ist angekommen und das strahlt natürlich in die ganze Welt hinaus. Und deswegen schließen sich, wie eben auch Boko Haram oder auch auf dem Sinai, andere Terrorgruppen dem IS natürlich an, das ist klar. Das bedeutet also, dass die Anschläge, die jetzt der IS oder damals Al-Qaida und diese ganzen Extremisten im Westen machen, eigentlich nur dafür da sind, um zu sagen, ihr kämpft bei uns und jetzt greifen wir euch an, eure Zivilisten, und ihr sollt aufhören, bei uns zu kämpfen. Nicht ganz. Du vermischst jetzt beides, was eben nicht passieren darf. Du sagst jetzt IS und Al-Qaida und die anderen. Nein. Du musst ganz klar unterscheiden, IS ist etwas völlig Neues. Es ist was anderes. Al-Qaida hat die Amerikaner bekämpft, hat die Anschläge vom 11. September verübt, um politisch etwas zu bewirken, nämlich den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan und auch aus Saudi-Arabien und Kuwait, wo viele religiöse Heiligtümer sind. Man sah das heilige Land Mohammeds beschämt und verschmutzt und verunreinigt durch die Präsenz, vor allem durch die militärische Präsenz christlicher, westlicher, amerikanischer Truppen. Das wollte man mit Terror erreichen, politischer Terrorismus. Die Anschläge in Paris waren auch Terror, haben aber nicht dazu gedient, den Westen hier rauszuhalten oder ähnliches. Die Anschläge in Paris waren ein reines Symbol von Stärke, von Kraft, eine Demonstration ihrer Macht und im Endeffekt eigentlich nichts anderes als ein PR-Gag. Man muss sehen, auch der IS, Sekunde noch, der IS nutzt im Vergleich zu vergangenen Jahren massiv heutzutage Twitter, Facebook, YouTube und Seiten, Homepages, soziale Netzwerke etc. Und es hat Grund und es hat System, dass Hinrichtungen, Enthauptungen, Entführungen medial so sehr gestreamt werden. Das dient der PR und das sind auch die Anschläge ganz klar. Ja, aber so wie ich das verstanden habe, sind ja die Anschläge aus in Paris nicht vom IS ausgegangen, sondern das war ja eigentlich nur eine autonome Gruppe, die quasi sich dann auch für den IS ausgesprochen hat. Oder gibt es da Zusammenhänge? Inwieweit die Zusammenhänge intern laufen, das kann man natürlich von außen nicht sehen. Das weiß man nicht. Ich glaube, das wissen auch unsere Geheimdienste nicht, weil wenn sie es wüssten, dann könnten sie da ganz anders dagegen vorgehen. Ich glaube aber, selbst wenn diese Anschläge nicht vom IS initiiert wurden, letztendlich sind mit den Anschlägen dennoch keine politischen Forderungen in Verbindung. Es ist zwar so, dass der IS angekündigt hat, vor, ich glaube, 2 Jahren war es, sich aus Europa und aus den USA fernzuhalten, wenn diese sich auch aus Syrien und im Irak fernhalten. Also da wurde eine ganz klare Drohung dem Westen gegenüber gemacht und in dem Kontext man natürlich auch die Anschläge in Paris als Quittung für die Luftangriffe im Irak und in Syrien sehen. Besonders seitdem sich natürlich die Franzosen engagieren. Deswegen trifft es eben auch Paris. Auf der anderen Seite wurde aber der Anschlag in Paris vor allem damit gerechtfertigt oder damit begründet, dass Paris das Zentrum der Laster ist. Liebe und Alkohol und Spaß und Vergnügen. Also im Endeffekt das, was im salafistischen, im radikal-islamistischen Glauben Teufelssünden sind. Also auch hier spielt die religiöse Komponente einen entscheidenden Faktor und spricht dafür, dass es hier eigentlich nicht wirklich um die Politik geht, um irgendwelche Forderungen, wie beispielsweise bei Al-Qaida. Also kann man, also jetzt mal jetzt einfach gesagt, angenommen, der Westen würde sich jetzt komplett aus dem Nahen Osten zurückziehen, also praktisch nicht in die Kriege im Syrien und im Irak einschreiten oder irgendwem unterstützen, dann würden die sagen, okay, dann macht ihr euer Ding oder wie? Jein. Ich sage mal, es gibt durchaus Kräfte im IS oder gewisse Kader, vor allem aus den ehemalig irakischen Führungseliten, die das so sehen würden, die sagen so, wenn ihr euch raushaltet, dann etablieren wir uns hier als Staat, wir bilden hier Grenzen, wir bauen uns institutionell auf, wir müssen halt dieses Gebiet erst erobern und befrieden und dann ist gut. Das Grundziel aber, und das hat ja auch Abu Bakr verkündet, ist eigentlich die Umma wiederherzustellen. Jetzt die Frage, was ist die Umma? Umma bezeichnet eigentlich das Gebiet, das die Muslime unter Mohammed erobert haben. Das bedeutet also die komplette Levante im Nahen Osten, wie Nordafrika bis Spanien. Dieses gesamte Gebiet wird als Umma bezeichnet, als das Gebiet des Islams, das Kerngebiet des Islams. Und der IS beansprucht eigentlich für sich, diese Umma wiederherzustellen. Insofern muss man eigentlich schon davon ausgehen, dass der IS außerhalb seines momentanen Territoriums auch weiter Krieg führen würde. Das heißt, wenn wir uns zurückziehen und die dortigen Kräfte in Syrien und im Irak und auch in Libanon, Palästina etc., wenn die Kräfte dort versagen und sich dem IS nicht wehren können, dass der IS auch weiter strebt und noch größer wird. Also das Ziel ist schon vorausgegeben. Aber was wäre denn jetzt die Konsequenz? Also ich meine, das steile These, Fabian, die du aufstellst, also ich sehe es jetzt, ohne die Fachkenntnisse zu haben, also ohne nicht diese Fachkenntnisse zu haben, aus dem Bauch raus ein wenig anders. Aber sei es drum, was wäre jetzt der Unterschied für dich, ob es jetzt eine terroristische Vereinigung oder ein Anführungszeichen politisch politische bewaffnete Bewegung ist. Was wäre denn jetzt für uns in Sachen Tornado-Einsatz der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass man mit dem EES einen komplett anderen Gegner hat. Du hast einfach ein ganz anderes Gegenüber. Wir sehen es hier mit einem Gegner, der kräftiger, stärker ist, besser finanziert ist, besser bewaffnet ist als alles andere, was wir in der Richtung kennen, eben terroristische Organisationen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über den Beitrag, den ich auf die Mittelfranken-Page in Facebook gesetzt habe, Doppelmoral und Scheinheiligkeit der Bundesregierung. Es gibt in der Region zahlreiche Unterstützer des IS. Der Kampf im Nordirak und Syrien muss auch als Stellvertreterkrieg gesehen werden. Wer sind diejenigen, die eigentlich dort Krieg führen? Das sind eigentlich zwei große Nationen, nämlich der Iran auf der schiitischen Seite und Saudi-Arabien auf der sunnitischen Seite. Beide sind Großmächte oder beanspruchen zumindest, oder besser gesagt Regionalmächte und beanspruchen für sich die Führung in der Region. Beide sind religiös gegenseitig verhasst. Veto, erzähl. Naja, also sagen wir so, du interpretierst es etwas über. Natürlich ist das Spiel Iran und Saudi-Arabien da grundlegend in der ganzen Region. Aber das sind jetzt keine, das ist ja jetzt nicht, aus deiner Äußerung lässt sich es vermuten, so wie im Risikospiel, da gibt es jetzt ein Land und das eine sind die Schwarzen und das andere sind die Roten und in Syrien treffen sie sich jetzt lustigerweise. So ist es ja nicht. Sondern die unterstützen ja nur die verschiedenen Fraktionen. Wo es gibt, wo es das Assad-Regime gibt, wo es die EIS gibt und wo es noch irgendwie 50 verschiedene kleine Gruppen gibt. Die Kurden gibt es ja auch noch und die Türken, die alle ihr eigenes Spiel machen. So. Und die These, die du jetzt aufstellst, ist für mich viel zu einfach und bringt uns meiner Meinung nach nicht weiter. Also warum wir uns da engagieren oder nicht engagieren sollten, ist für mich nicht der Grund, wer hinter diesen ganzen Bestrebungen steckt, sondern wir haben im Prinzip das Problem, da drinnen ist der Bürgerkrieg, dagegen gibt es Menschenrechtsverletzungen. Ob die Menschenrechtsverletzungen jetzt von einem Regime, von einer Armee oder von sonst was gemacht worden ist, kann uns eigentlich relativ wurscht sein. Wir haben nur im Moment, und da können wir dann den Bogen zu den Flüchtlingen spannen, wir sehen gerade an unseren Grenzen und in unseren Städten halt jetzt die Problematik, die halt jetzt bei uns aufschlägt, weil halt da seit 3, 4, 5 Jahren Stellvertreterkriege in seltsamem Maße gemacht werden. Und ich sehe jetzt da wenig Sinn, das aufzudröseln und zu sagen, okay, das sind jetzt Touristen, das sind nicht Touristen, sind dann die in Afghanistan, die Taliban, die sind ja dann wahrscheinlich auch keine Touristen. Also das bringt uns ja alles nicht weiter, sondern ich denke, die Grundsatzentscheidung, die gefällt werden müssen, ist, engagieren wir uns da. Also ich denke, noch mehr Bomben zu schmeißen bringt keinen was. Das ist ja die abstruseste Politik, die da gerade gemacht hat. Aber versuchen wir jetzt da mit irgendwelchen Mitteln einzugreifen oder gehen wir den Forderungen nach und sagen, okay, Paris, wir verbrennen uns jetzt nicht mehr die Finger und schauen das lieber von außen an und tun da ab und zu mal diplomatische Depesche hinschieben. Also da muss ich dir jetzt aber ganz leider sagen, Michael, das ist genau die Position, die die CDU vertritt und das ist eigentlich jetzt auch genau die Position, die die SPD vertritt mit dieser Zustimmung zum Einsatz. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du jetzt eigentlich gerade forderst. Es ist eine komplette Vereinfachung und im Endeffekt ist er jetzt gerade weg oder nur bei mir? Wer? Fabian. Nö, also wir hören den Fabian ganz gut. Du könntest das auch einfach in den Chat reinschreiben, dann musst du nicht immer dazwischen reden. Okay, schön. Weil mir hat dann nicht mal mehr angezeigt, dass du überhaupt was gesprochen hast, deswegen war ich verwirrt. Komisch, okay. Ja. Okay. Das heißt, es nimmt bei dir dann auch nochmal auf, oder? Korrekt, ich höre ihn ja dann nicht mehr. Ich sage, deswegen ist gut, dass ich heute die Aufnahme mache. Also schon mal sorry an alle zwischendurch. Ich weiß nicht, warum. Ich bin ja auch nur auf meinem Reserverechner. Mein Hauptrechner sieht ganz dunkel aus. Aber zurück zum Thema. Also was du jetzt gemacht hast, Michael, ist einfach eine Vereinfachung. Und das versuche ich eigentlich gerade nicht zu machen. Ich versuche, du hast ja eigentlich gefragt gehabt, was macht es für einen Unterschied, ob der IS jetzt eine staatsähnliche Institution ist oder eine Terrororganisation ist. Und darauf wollte ich dir ja antworten. Und dafür muss man aber leider die Sachen aufdröseln, muss ich die Hintergründe anschauen. Die will ich jetzt eben gerade klären, nämlich sagen, wir haben einen großen Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien, die beide unterschiedliche... Ganz kurz, nicht die Hintergründe erklären, sondern ganz kurz, was wäre unsere Aufgabe, wenn es eine terroristische Vereinigung Aber das will ich ist. Doch jetzt sagen, Michael, lass mich und doch einfach zu Ende reden. Das will ich doch jetzt sagen, zum dritten Mal. Wir haben den Iran und Saudi-Arabien im Hintergrund. Dazu spielt auch noch die Türkei, die ebenfalls versucht, die Chance zu ergreifen. In allen Ländern in dieser Region gibt es neben den staatlichen Akteuren auch inoffizielle Privatleute, die den IS unterstützen, finanziell, militärisch. Das macht den IS so massiv stark im Gegensatz zu Terrororganisationen. Und deswegen, um jetzt auf dein Mittel einzugehen, müssen wir vor allem eigentlich als europäische Zivilmacht und vor allem auch als Deutschland als stärkstes oder finanziell stärkstes Land in Europa hier vor allem wirtschaftlich auf die Länder in der Region Druck ausüben. Denn wenn wir das nicht machen, haben wir keine Chance gegen den IS. Der IS ist keine Terrororganisation, die sich durch mickrige Spenden finanzieren muss und Märtyrertote in Kauf nehmen muss durch Selbstmordanschläge, sondern wir haben ein paramilitärisches System, das Offensiven führt, das schweres Gerät hat, das Waffen hat, das Soldaten hat, das extremst erfolgreich ist, dadurch attraktiv ist in der Welt, permanent neue Anhänger findet, die sich mit Posaunen und Trompeten anschließen, und da bringt eine Intervention militärisch und sei es auch nur durch Beobachtungsmissionen, ist dort komplett sinnlos, solange diese Strippenzieher im Hintergrund, die du jetzt im Endeffekt als detailhaft wegignorierst, entscheidend sind. Solange die da sind und weiterhin Geld geben und weiterhin diesen Konflikt am Laufen halten, solange bringt das alles nichts. Und deswegen sage ich, wir müssen hier diplomatisch auf die Länder, das ist vor allem eben Saudi-Arabien und der Iran, aber auch die Türkei. Wir haben jetzt erlebt die Woche, dass zwei Journalisten festgenommen wurden, die aufgedeckt haben, dass der türkische Geheimdienst Waffenschmuggel in den Nordirak zum IS aufgedeckt haben, dass die festgenommen wurden. Also da müssen wir drauf einwirken. Also können wir sagen, es ist in gewisser Weise eine Terrororganisation, die aber sich nicht an die Regeln einer Terrororganisation hält? Nein, andersrum. Es ist eine staatsähnliche Institution, die sich den Mitteln des Terrors bedient. Das ist jetzt Wortlauderei, aber du kannst auch zum IS nicht staatsähnlich sagen. Also ich meine, die Taliban, ist die Taliban staatsähnlich? Ja, ebenso. Die Taliban waren der Staat, das war die Regierung. Und die Taliban sind eigentlich ein Volksstamm, die aber genauso staatlich institutionalisiert waren in Afghanistan, aber aus dem Staatsgebilde hinausgedrängt wurden. Jetzt sind sie natürlich nur noch ein Stamm, das ist klar. Die haben ja keinen Staat mehr. Aber sie versuchen, den Staat in Afghanistan wieder zu errichten. Auch die Taliban sind keine Terrororganisation, die politische Forderungen durchbringen wollen, sondern die Taliban wollen Afghanistan zurückerobern, ihren Staat, ihr Land. Das ist nicht wie Al-Qaida. Das ist auch nicht wie die IRA oder die ETA oder RAF oder andere Terrororganisationen. Wir reden ja immer nur von islamistischen Terrororganisationen. Es gibt ja weltweit Terrororganisationen. Das mit deiner Vorgehensweise, dass man quasi auch mit Saudi-Arabien auf die Finger hauen sollte, auf diplomatischen Wege und mit den Iranern, das löst aber eben das Problem vor Ort, also in Syrien im Moment nicht. Also ich denke, es sind zwei Strategien. Die eine ist die diplomatische Strategie und die andere ist, ob man jetzt akut sich an irgendwelche Maßnahmen beteiligt, um einfach die, sagen wir es, Kriegsverbrechen oder die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien zu unterbinden. Syrien ist natürlich wieder ein eigenes Thema. Syrien ist eigentlich auch verdammt schwer. Ich bin zwar auch eigentlich eher Idealist und sehe es eher wie du und sage, wir müssen eigentlich was tun, man kann da nicht eigentlich einfach zuschauen, tatenlos. Auf der anderen Seite bin ich aber Realist und muss ganz konsequent sagen, Syrien muss sich selbst helfen, wir müssen aus Syrien uns raushalten. Auch wenn die sich dort unten die Köpfe einschlagen und Menschenrechtsverletzungen begehen. Es ist ein Krieg, der dort zwischen den Parteien, Religionen, Gruppierungen etc. geführt wird. Wenn wir, und mit wir meine ich den Westen, mit den Westen meine ich USA, Europa, militärisch eingreifen. Wir können es nur schlimmer machen. Das ist die Erfahrung, die wir in Afghanistan gemacht haben. Das ist die Erfahrung, die wir im Irak gemacht haben. Wir schaffen keinen Frieden durch militärische Interventionen. Auch Russland nicht. Auch Russland schafft es nicht durch Luftangriffe. Ich glaube aber trotzdem, dass der russische Eingriff einen Erfolg haben wird. Denn durch die russischen Angriffe auf die Rebellen werden die so sehr geschwächt sein, dass Assads Militär und Armee die Oberhand gewinnt und sich stabilisieren kann. Das ist zwar dann zum Nachteil der Opposition, aber zum Vorteil Syriens als Staat, um sich gegen den IS zu wehren. Ob man dann nach dem Konflikt, nach der Niederschlagung der Rebellion, nenne ich es jetzt mal, dann politisch Assad doch noch wegbekommt und die Opposition doch noch einbinden kann, das steht in den Sternen. Aber ich denke, ein Eingriff jetzt vom Westen gegen die syrische Armee und damit im Endeffekt jetzt gegen Russlands Angriffe, das ist nur noch Krieg ohne Ende. Dann schießen wir auf die syrische Armee, der IS schießt auf die syrische Armee, die Russen schießen auf die Rebellen, Syrien schießt auf die Rebellen, der IS schießt auf die Rebellen und alle schießen auf sich einander. Das erzeugt nur noch viel, viel, viel mehr Krieg. Ja gut, also können wir nur sagen, wenn wir den Stellvertreterkrieg eigentlich auflösen, oder? Ja, also man darf es natürlich nicht nur als Stellvertreterkrieg sehen. Das ist natürlich auch falsch. Hier ist ja nicht so, dass Marionetten gegeneinander kämpfen, sondern die vertreten ja auch eigene Interessen. Und man muss natürlich das Gebiet auch im Auge behalten, wo der IS ist. Das ist der Nordirak und Nordostsyrien. Und das ist das Stammesgebiet oder ein großes Gebiet, wo die Sunniten die Mehrheit haben. Und die Sunniten haben sowohl in Syrien als auch im Irak immer unter einer schiitischen Herrschaft gelebt. Dass also besonders hier jetzt der Wunsch nach Unabhängigkeit, Souveränität entstanden ist und sich religiös manifestiert hat, ist eigentlich auch nur eine logische Konsequenz. Also nur davon zu sagen, das ist nur Stellvertreterkrieg und wenn man jetzt die Stellvertreter rausnimmt, dann löst sich der Krieg auf, ist auch Quatsch. Also selbst dann würden die sich immer noch gegenseitig Köpfe einschlagen, aber auf einem ganz anderen Niveau, mit ganz anderen Mitteln und wahrscheinlich auch viel kürzer. Solange die Stellvertreter da sind, hat der Krieg kein Ende. Ja gut, das macht jetzt nicht unbedingt viel Hoffnung. Ich kann nur nochmal wiederholen, wir müssen politisch drauf arbeiten, gerade auf die Region, auf die Verbündeten. Auch der Abschuss der russischen Maschine seitens des türkischen Militärs, das ist unglaublich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dort wird ein Wirtschaftspartner, ein Handelspartner bekriegt. Da wird der Tod oder die Tötung von Menschen, von Soldaten, von Piloten in Kauf genommen, weil ein Flugzeug 15 Sekunden über den Luftraum fliegt. Das spricht vollkommen für den regionalen Machtanspruch Erdogans. Hier als Großmacht ernst genommen zu werden. Das sind Sachen, da muss man drauf reagieren. Da darf sich meiner Meinung nach nicht die NATO hinstellen und sagen, Erdogan ist unser NATO-Partner und wir stehen vollkommen dahinter. Das geht nicht. Solange wir das machen, haben wir keine Lösung. Also wir müssen dagegen arbeiten und das ist alles politisch-diplomatisch. Das hat nichts mit Bundeswehr und nichts mit Militärintervention zu tun und das ist die einzige Lösung. Und darauf müssen wir meiner Meinung nach voll drauf hinarbeiten. Dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Also wir müssen uns groß neutral verhalten sozusagen und dann versuchen, die Regionalmächte an einen Tisch zu kriegen. Neutral halten finde ich nicht. Neutral, das klingt so, als würden wir uns raushalten. Nein, im Gegenteil, wir müssen uns engagieren, wir müssen Position beziehen. Und sagen wir müssen Position beziehen, die uns prägt oder die unseren Idealen entspricht von Demokratie, von Freiheit, von Menschenrechte. Und dazu zählt eben auch, dass man mit Diktaturen, und man muss es so nennen, auch wenn gern immer der Begriff der Monarchie genannt wird, wenn eine Monarchie absolutistisch ist, ist der Unterschied zur Diktatur nur noch ein winziger Schritt. Wir müssen auch mit Saudi-Arabien ernsthaft sprechen und müssen hier Klartext finden. Wir können nicht weiter von Saudi-Arabien als Handelspartner und Wirtschaftspartner und Verbündeten sprechen, Waffen liefern oder besser noch Lizenzen zum Bau von Waffen liefern, währenddessen Saudi-Arabien ein salafistisch-absolutistisches Regime ist, das gnadenlos Regierungsgegner umbringen lässt und die Scharia als juristisches Mittel anwendet. Das können wir nicht hinnehmen. Und das ist, da müssen wir eben nicht neutral sein, da müssen wir ganz klar Position ziehen und müssen als Europäer sagen, okay Leute, wir haben den Friedensnobelpreis bekommen, haha, und wir müssen uns dem gerecht entsprechend verhalten. Und da können wir nicht Deals machen mit Ländern wie Saudi-Arabien und können nicht Erdogan entsprechend Geld geben, damit er die Flüchtlinge dort unten festhält. Das sind Sachen, die gehen nicht. Und das ist in meinen Augen eine ganz klare Doppelmoral und Scheinheiligkeit. Gut, jetzt, Michael. Da hast du ja recht, aber jetzt sind wir irgendwie weit ab vom Thema, weil jetzt sind wir, glaube ich, weder bei Flüchtlingen noch bei Terroristen. Ja, ich wollte jetzt hinkommen. Ich habe den Satz gerade beendet mit Flüchtlingen und Türkei. Das wäre jetzt eigentlich genau der Überbringer gewesen. Korrekt, da wollte ich jetzt auch gerade ansetzen, weil du schon Flüchtlinge ansprichst. Nun, wir haben jetzt eine große Flüchtlingswelle, also es fühlt sich zumindest so an, dass ein Großteil schon hier ist. Natürlich ist es nicht so. Aber wie man ja aus der Vergangenheit weiß, im Winter kommen eher weniger. Die CSU, gerade der Söder oder andere Politiker wie der Seehofer dort, nehmen ja da auch immer das Wort Terrorismus und Flüchtlinge in einem Mund. Ich muss also mal grundsätzlich sagen, das geht eigentlich gar nicht. Aber wie ist eure Meinung dazu? Die Flüchtlinge flüchten vor dem Terrorismus. Also so kann man es, glaube ich, schon in einem Satz sagen. Aber ansonsten, also den Zusammenhang, der vom Finanzminister oder unserem bayerischen Ministerpräsidenten da immer hergedichtet wird, sehe ich eigentlich auch weniger. Ich habe gehört, dass im Endeffekt die Flüchtlinge, die jetzt da sind und gekommen sind und eventuell noch die jetzt noch kommen, hauptsächlich Mittelschicht und obere Mittelschicht sind. Also das ist die noch Geld hatten, die haben halt ihr Geld ausgegeben, um hierher zu kommen. Und die Unterschicht, sag ich mal, die kommt erst gar nicht hierher. Habt ihr davon was gehört? Hab ich persönlich gehört, würde ich aber aufs Schärfste widersprechen. Es ist, glaube ich, genau das Gegenteil der Fall. Denn nachdem das Flüchtlingshilfswerk der UN mittlerweile echt dort unten eigentlich pleite ist und nicht mal mehr für entsprechend gute Ernährung gesorgt werden kann, werden auch die, die nichts haben, sich irgendwie den Weg durchschlagen und die werden kommen. Und denen bleibt nichts anderes. Also denen bleibt nur das sichere Tod, jetzt im Winter dort unten, oder der Weg in irgendein europäisches Land, selbst wenn sie nur nach Griechenland kommen. Also ob die bis zu uns durchkommen, das ist die Frage. Aber dass die jetzt unten bleiben und nur die Guten zu uns kommen, das halte ich für einen Quatsch, weil wir müssen auch sagen, es gibt ja nicht nur Flüchtlinge aus Syrien, es gibt ja auch nach wie vor immens viele Flüchtlinge aus Afrika und das ist auch keine Mittler- und Oberschicht und die schaffen es auch zu uns. Also ich halte es für einen Quatsch. Also und außerdem uns fehlen da eigentlich die gesicherten, glaube ich, Statistiken oder Befragungen oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, überall stochern im Schlamm. Also ich denke, ich sehe es auch nicht so, weil die meisten Flüchtlinge, die ja kommen, sind ja Männer und Jugendliche im Alter von 14 bis 30. Und das sind ja auch wahnsinnig viele Familien, die ihre quasi Kinder auf die Reise geschickt haben, damit die einfach eine Perspektive haben und dann eventuell die Familie nachholen können oder nicht. Also, dass jetzt nur die Oberschicht da ist, glaube ich nicht. Ich denke, es ist schon ein ziemlicher Querschnitt unterwegs von hier. Gut, kommen wir mal zum anderen Punkt Flüchtlinge. Wie schaut es denn aus, Nürnberg und Mittelfranken? Was geht da im Moment ab an unsere beiden Räte? Naja, in Nürnberg kann man sagen, es ist eigentlich kommen wir mit dem, was jetzt gerade noch ankommt, ist noch zurecht. Also so, was ich jetzt gehört habe, also das Neueste kenne ich noch nicht, die letzten Informationen sind so 2 oder 3 Wochen alt, wir kriegen eigentlich alle unter. Was halt in anderen Regionen jetzt Passau oder sonst irgendwo langsam grenzwertig wird, weil da halt die Kapazitäten schon voll sind. Aber ich denke, wir richten uns darauf an. Also wir bauen in Nürnberg auch mal Leichtbauhallen, zum Beispiel am Quelligelände gibt es ja städtisches Grundstück und so weiter. Also ich denke, wir können den Ansturm schon bewältigen, aber es ist halt die Frage, wie es weitergeht. Ich weiß leider nicht die Details, aber in Fürth wird jetzt auch, glaube ich, noch eine Unterkunft extra gebaut, in der Fürther Südstadt, eine Winterunterkunft eben auch nochmal für Flüchtlinge, um den entsprechenden Platz zu schaffen. Also ich glaube, da wird auch entsprechend hingearbeitet, um das Ziel zu erreichen. Daniel, was gibt's aus Mittelfranken so Neues? Ja, ich weiß, was denn hier mit den Flüchtlingen bei mir im Bezirkstag los ist und so viel ist da nicht. Also das größte Problem im Moment ist ja die Unterbringung. Und die Unterbringung, die hängt im Endeffekt dann bei den Landkreisen und bei den Kommunen. Der Bezirk als Ebene drüber hat damit nicht direkt was zu tun. Was der Bezirk halt macht, und das ist meiner Meinung nach auch ganz vorbildlich, Wir stellen einige Gebäude und Liegenschaften zur Verfügung eben für die Kommunen und beprüfen auch regelmäßig unsere Liegenschaften, wo man dann eventuell noch weiter Leute unterbringen könnte oder was man dafür tun müsste und bieten das dann eben aktiv auch den entsprechenden Kommunen an. Also das läuft eigentlich ganz gut. Da haben wir in Nürnberg und in Ansbach einige Dinge vermietet. Und was halt den Bezirk ansonsten noch betrifft bei der Flüchtlingsthematik, sind vor allem die unbegleiteten jungen Flüchtlinge, also alle jungen Menschen, die hierher kommen ohne Eltern, die alleine sind und eben noch nicht erwachsen sind. Ich möchte jetzt nicht sagen volljährig, weil das ist nämlich ein Knackpunkt. Es geht nicht um die Volljährigkeit. Die Jugendhilfe geht in Deutschland ja bis zum 27. Lebensjahr. Das betrifft eben den Bezirk als einzigstes, jetzt würde ich jetzt mal sagen, so direkt, was diese Flüchtlingssituation angeht. Der Rest ist nur sehr indirekt. Ein anderer Punkt, der halt noch indirekt mit reinspielt, sind die Bezirkskliniken, die sich ja bekanntlicherweise um psychische Erkrankungen vor allem kümmern. Und viele Flüchtlinge aus Kriegsgebieten halt natürlich Traumata oder Ähnliches mitbringen. Und insofern auch dann Fälle bei den Bezirkskliniken werden. Da habe ich jetzt auch letztens eine Statistik bekommen, inwiefern die Fälle sich halt entwickelt haben im letzten Jahr an Flüchtlingen. Das ist aber steigend zwar, ja, aber es ist noch nicht so wildes. Also es ist alles unter Kontrolle, würde ich so sagen. Ja, das wollte ich, kann ich aus Nürnberg im Prinzip auch bestätigen, das mit den UMFs, also mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, weil für die gilt ja sofort, also oder die fallen sofort im Bereich des Jugendamtes, was ja dann auch kommunale Aufgabe ist und fressen halt dementsprechend die Ressourcen vom Jugendamt. Deswegen ist unser Sozialreferent, also da auch immer Picht ist im Zusammenarbeit mit dem Bezirk Mittelfranken quasi die Sachen, die halt vorkommen, abzusprechen. Und das ist halt eigentlich noch das der Größe oder der Thematik ist es nicht, aber das Auffälligere, weil halt eigentlich da sofort Leistungspflichten der Kommune also aufkommen. Also das ist ja auch so was ganz Interessantes, wenn eine Flüchtlingsfamilie hier ankommt und hat schulpflichtige Kinder, dann dauert es ein oder zwei Tage und dann werden die eigentlich sofort auf die Schule geschickt. Das heißt, die schlagen auf und werden sofort mit unserem deutschen System beglückt. Das heißt, da geht sofort die Schulpflicht und die müssen in diese Übergangsklassen. Und bei den minderjährigen Flüchtlingen ist halt im Prinzip ähnlich. Da gilt im Prinzip sofort die deutsche Gesetzeslage und die werden quasi behandelt wie deutsche Jugendliche ohne Eltern. Also, wenn sie da sind, dann dürfen sie gleich mal in die Schule gehen und die sind dann praktisch beschäftigt, aber die Erwachsenen können ja im Moment nichts tun, außer zu warten. Nee, sagen wir so, bei den Jugendlichen ist es wieder schwierig, weil die Schulpflicht gilt ja nur bis 16. Also sämtliche Kinder werden sofort mit unserem Schulsystem beglückt, aber alles, was so wegen älter ist, die sind halt nicht unbedingt beschäftigt, sondern die werden halt erst einmal so in Sammelunterkünfte und Wohngruppen und so weiter untergebracht. Aber da ist es jetzt im Prinzip Aufgabe der Sozialämter und der kommunalen Jugendämter, sich um die zu kümmern. Das heißt, dafür Betreuung zu sorgen und dann schauen, ob die vielleicht irgendwo unterkommen in der Ausbildung und so weiter. Also da trifft quasi unser Vorsorgesystem halt eigentlich sofort oder zieht da sofort an und die werden also sofort umsorgt, während halt die anderen, die halt schon volljährig sind und da nicht mehr drin bleiben, halt in diese ganz normalen Asylverfahren dann reinlaufen. Okay, wir steuern auf die Dreiviertelstunde schon wieder hart zu. Möchte jemand noch etwas sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen, außer dass wir das Thema eigentlich nie in aller Komplexität behandeln lassen können. Was wir aber, glaube ich, grundsätzlich sagen können, ist die Aussage, dass mit den ganzen Flüchtlingen jetzt die ganzen Terroristen zu uns kommen, eher Quatsch ist, da die ja genau vor den Terroristen dort fliehen. muss ich aber auch einen dezenten Einspruch leider wagen. So naiv darf man auch nicht sein. Also nicht alle Flüchtlinge, die zu uns kommen, sind säkularisiert und sind offen und freuen sich auf Freiheit und Demokratie und den Westen und so weiter. Ich denke schon, dass man auch mit einzelnen wenigen rechnen muss, die traumatisiert sind, die schlecht gebildet sind und die, wenn sie hier ankommen, leichter Fang sind für radikale Salafisten. Also man darf nicht die Salafisten-Szene in Europa, vor allem in Deutschland, ganz genau, Gimbal sagt's da, 320 Waffen bei einer Razzia in Brüssel, man darf die Salafisten-Szene auch nicht runterspielen und die rekrutieren natürlich Leute hier. Also die Angst, dass Terroristen zu uns eingeflogen werden, die ist, glaube ich, eher gering, aber dass bei den Flüchtlingen Leute dabei sind, die leicht empfänglich sind für radikale Theorien oder radikale Anschläge, das halte ich nicht für ausgeschlossen. Also das birgt schon meiner Meinung nach eine gewisse Gefahr. Aber ich glaube trotzdem, das ist im Verhältnis eine absolute Minderheit und das sind, glaube ich, wirklich Einzelfälle. Aber das mag durchaus bestehen. Also ich würde sagen, das ist einfach der statistische Querschnitt. Also da kommen jetzt nicht die hochgebildeten, multikulturellen, aufgeschlossenen Leute, sondern da bewegt sich im Prinzip ein Durchschnitt der Bevölkerung und versucht einfach diesen Umständen zu entkommen. Und dass da die ein oder anderen dabei sind, die vielleicht empfänglich sind für irgendwelche Rattenfänger, wie es bei uns immer so schön heißt, mag sein. Aber ich denke, das würde man wirklich in den Griff kriegen, wenn man halt die Leute anständig versorgt und sich um die kümmert und die nicht so alleine lässt. Ich denke, da ist einfach unsere Mentalität, wie wir damit umgehen, eigentlich gefragt. Denke ich aber auch, weniger jetzt wir, als ich sage jetzt mal als Inländer, als Deutsche, als Christen. Ich denke, hier ist auch ganz entscheidend, dass auch gerade die muslimische Gesellschaft bei uns in unserem Land sich hier noch stärker einbringt und auch hier die Integration fördert und sich hier der Flüchtlinge auch annimmt. Ich glaube, da gibt es schon ziemlich gute Fortschritte mittlerweile. Kulturvereine etc. engagieren sich, glaube ich, schon ziemlich stark. Ich glaube, dass wir hier vielleicht als Deutsche in Anführungszeichen vielleicht auch hier mehr fördern müssten von solchen Angeboten der islamisch-muslimisch-türkischen Kulturvereine und so weiter, die hier sich diese Flüchtlingsdiskussion viel zu wenig, glaube ich, drüber gesprochen. Also können wir als Abschlusswort sagen, wir alle haben das in der Hand, wie wir mit den Flüchtlingen umgehen, die hier sind. Und da kommt der alte Spruch, tue niemandem etwas an, das, wo du nicht auch willst, dass es dir angetan wird. Und wenn wir uns da alle dran halten, könnte die Welt ein besserer Ort werden, um es einmal ganz pathetisch zu sagen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Danke. War mir ein Vergnügen. Okay, noch irgendein letztes, kurzes Schlussstatement von irgendjemandem von euch? Nö, das war doch jetzt schon ein kurzes, schönes Schlussstatement. Finde ich auch. Gut, dann danken wir allen für die Aufmerksamkeit. Sorry, dass das mit der Qualität diesmal ein bisschen blöder war. Ich hoffe, dass ich meinen richtigen Rechner das nächste Mal wieder hinkriege, aber ich bin doch guter Dinge. Und wenn ich das jetzt morgen auch schaffe, dann dürfte die dann auch gleich morgen online gehen mit dem richtigen Feed auf der Piraten-Webseite. Da haben wir jetzt die ganzen Zugänge etc. alles da. Und seid gespannt und alles wird gut. Bis dann.